Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, Green Nest. Für die, die auf YouTube gucken, seht ihr schon meinen Gesprächspartner. Für die Zuhörer stelle ich mir noch mal ganz kurz vor, bitte. Mein Name ist Michel Marsching. Ich bin MDL im Landtag Nordrhein-Westfalen. Genau, der beste Wahlleiter aller Zeiten. Genau. So, das war jetzt genug geschnackt. Das musste ich sagen, um das Interview zu bekommen, ne? Das geht nicht. Also Gröfatz ging ja, aber bester Wahlleiter aller Zeiten. Vlad. Das geht nicht. Ja, warum bin ich hier? Die Piraten haben wieder was Tolles gemacht und es wurde wieder abgelehnt. Erzähl doch mal. Ja, wir haben wieder was Tolles gemacht. Wir fanden hier im Landtag NRW das Transparenzgesetz, was mehr Demokratie in Hamburg durchgesetzt hat, dass das eine tolle Grundlage sein könnte für ein eigenes Transparenzgesetz in Nordrhein-Westfalen. Wir haben hier ein Transparenzgesetz, das hat allerdings seinen Namen nicht verdient. Da geht es um Unternehmensdaten. Was wir natürlich wollen, ist Open Data, Open Government. Wir wollen, dass proaktiv die Verwaltung ihre Daten der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen muss, so wie das jetzt in Hamburg der Fall ist. Und ja, wir haben einen Antrag gestellt, der heißt, die Landesregierung, der Landtag sind aufgefordert, ein Transparenzgesetz vorzubereiten, und zwar unverzüglich, und mindestens die wesentlichen Bestandteile des Transparenzgesetzes aus Hamburg müssen übernommen werden. Und den Antrag, den haben wir in die Pipeline gebracht, ich sag mal im November, ich weiß jetzt nicht mehr wann genau. Obwohl, im Moment, ich weiß es wohl, hier steht ein Datum drauf. Doch, schlauerweise, es war im November. Und ja, der Antrag war im Plenum und da wurde von allen Seiten dagegen geschossen, obwohl die rot-grüne Landesregierung und auch rot-grün im Koalitionsvertrag drinstehen haben, sie wollen Open Government machen, sie wollen ein Portal errichten, sie wollen ein Transparenzgesetz, das schreiben sie sogar ausdrücklich, ich habe hier die Unterlagen noch von der letzten Sitzung im Hauptausschuss, da steht sogar ganz ausdrücklich, wir werden die Veröffentlichungspflichten deutlich ausweiten und das Informationsfreiheitsgesetz zu einem Transparenzgesetz weiterentwickeln. Nichts anderes haben wir ja gefordert hier, außer dass wir gesagt haben, in Hamburg funktioniert's, da können wir von lernen und wir sollten die wesentlichen Regelungen übernehmen. Und ja, dann letzte Woche Donnerstag im Hauptausschuss ist das Ganze dann abgelehnt worden. Mit welcher Begründung, wenn ich fragen darf? Es gab keine Begründung. Also wir haben, ich muss das vielleicht noch sagen, wir haben den Antrag geschoben, der ging gleichzeitig in den Haupt- und in den Innenausschuss. Im Innenausschuss wurde er immer geschoben. Wir wollten eigentlich mal eine Anhörung machen seinerzeit, aber dadurch, dass der Innenausschuss kein Votum abgegeben hat, also der eine Ausschuss wartet immer auf den anderen, der eine ist immer federführend und betrifft quasi die schlussendliche Entscheidung und der andere ist mitberatend und soll so ein Votum abgeben. Und das hat der Hauptausschuss nicht, der Innenausschuss nicht gemacht. Und der Hauptausschuss hat dann gesagt, ja, wir schieben und schieben und schieben. Und jetzt sind wir im Februar und dann haben die gesagt, ja, irgendwie kommt vom Innenausschuss nichts und deswegen entscheiden wir das jetzt mal. Und dann wurde gefragt, ob eine Aussprache gewünscht ist. Und wir hatten vorher schon abgeklärt mit der Ausschussassistenz, dass jetzt eine Anhörung zu beantragen nach 4 Monaten, ja, dass das so nicht der richtige Weg wäre, zumal es teilweise an uns lag, dass im Innenausschuss nicht abgestimmt wurde. Und so weiter. Und damit wir uns da keine Blöße geben, haben wir gesagt, okay, wir gehen davon aus, dass Rot-Grün zumindest sich enthalten muss, weil sonst stimmen sie hier gegen ihren eigenen Koalitionsvertrag und sie haben dann ohne Begründung das Ganze abgelehnt. Okay. Darf ich fragen, warum das Innenausschuss an uns gescheitert ist? Das ist an uns gescheitert, weil noch Informationen einzuholen waren und dann ist das zweimal ja, von der Tagesordnung genommen worden, glaube ich. Und als die Informationen dann da waren, war die Tagesordnung zu voll. Und jetzt wäre es wieder dran gewesen, aber der Hauptausschuss hat jetzt gesagt, wir warten einfach nicht mehr. Schön. Also im Prinzip, ich sage das mal aus meiner Sicht, das schöne Geo-Getrolle, was wir manchmal auf unserer Versammlung haben, wird ja hauptamtlich betrieben. Ja, also nicht von euch, sondern allgemein. Ja, auch von uns, wenn man sagt, man nimmt Dinge von der Tagesordnung, wir haben noch Informationsbedarf, aber man macht das ja jetzt nicht aus Trollerei, sondern man macht das ja wirklich, weil man da einfach noch mehr klären will, weil man zu einer Anhörung hin noch was vorbereiten will oder. Ein bisschen unglücklich vielleicht, dass das so lange gedauert hat und dass wir auch mit Schuld dran waren, aber gleichzeitig einfach auch sehr negativ in meinen Augen. Erstens die Reden, die gehalten wurden, das geht so nicht. Hamburg ist nicht mit NRW zu vergleichen. Das eine ist ein Stadtstaat, das andere ist ein Flächenland. Und wir haben bei allem gesagt, ja, das ist so, das ist nicht eins zu eins übertragbar. Da geht der Frank vorbei. Das ist nicht eins zu eins übertragbar, aber da gibt es eben eine Zwischenebene und die müssen wir einbauen. Also die muss NRW einbauen. Mhm. Aber die grundsätzlichen Regelungen, die könnte man übernehmen. Deswegen steht das ja hier auch so. Klar, mit Anlehnung an. Genau. Und zweitens halt dann tatsächlich jetzt dieses Abstimmungsverhalten. Ja, ich sag mal, Rot-Grün sind ja mit mehr Demokratie eigentlich auch. Ich glaube, zumindest die Grünen sind mit mehr Demokratie auch sehr gut verwandelt. So ein bisschen, ja. Ich denke, die mehr Demokratie wird das sehr schade gefunden haben, dass es abgelehnt wurde. Weiß ich nicht. Ja, das ist so. Ja. Wir haben schon Gespräche wieder mit denen geführt. Das ist tatsächlich so. Also dieser Antrag ist so ein bisschen wischiwaschi, um es mal gemein zu sagen. Der Landtag beschließt, dass er selber was tun soll. Aber gleichzeitig ist das halt einfach ein Vorstoß, der sagt, also der von uns aus eine Aufforderung an die anderen Fraktionen gewesen wäre, in dem Bereich tätig zu werden. Und wenn der Antrag jetzt im Plenum abgelehnt wird, also der Hauptausschuss gibt ja nur eine Beschlussempfehlung, das Plenum lädt, Entschuldigung, bei dem Antrag nicht. Der Antrag ist tatsächlich schon abgelehnt. Das war einer, der vom Plenum zum Hauptausschuss geht und da abschließend beraten wird. Also der Antrag ist weg und was einfach so störend daran ist, ist, dass die anderen so ohne Diskussion das einfach wegsterben lassen. Mhm. Und zwar hauptsächlich, weil es ein Antrag von uns ist. Und gleichzeitig kommen sie natürlich mit ähnlichen Anträgen. Da geht es dann um Open Government, Open Data. Da wollen sie jetzt ein Portal aufbauen und bringen eigene Anträge, die halt irgendwie anderslautend sind. Aber Hauptsache, da steht Rot-Grün drauf. Und das ist das, was mich so ärgert. Also dieses gemeinsam. Das ist dieses Lagerdenken, ja. Schade eigentlich. So ist es. Wie soll es denn jetzt, du sagtest ja schon, es kommen andere Anträge. Wie sieht das von unserer Seite aus, das von den Piraten? Was kommt von uns jetzt, was machen wir? Also wir haben gesagt, wir machen einen Gesetzentwurf. Das ist das Beste, was wir machen können. Am liebsten, wir setzen uns zusammen mit mehr Demokratie, nehmen uns das Hamburger Transparenzgesetz, fragen die Hamburger Mitglieder von mehr Demokratie, wie ist es gelaufen, wo sind die Fallstricke, was sind eure Erfahrungen, wo können wir von euch lernen und machen dann entsprechend einen Gesetzentwurf, den wir auf den Tisch legen, wo wir sagen, okay, hier ist es, da ist der Mittelbau aus NRW mit drin und das sind die wesentlichen Regelungen und da kann man drauf aufbauen und lass uns darüber dann wieder verhandeln. Gut, es ist jetzt, wird jetzt veröffentlicht, diese Aussage, ich weiß nicht, andere werden das wahrscheinlich auch schon gehört haben, dass wir das machen wollen. Ihr habt sogar stimmt schon in der Presse, ja. Genau. Wird das jetzt ein Wettrennen, wer zuerst den Entwurf vorliegt oder... Also mir persönlich ist egal, wer zuerst einen Entwurf vorlegt. Hauptsache, das Thema ist dann wieder auf der Tagesordnung. Mhm. Und ob wir jetzt einen Entwurf vorlegen und die anderen kritteln dran rum, sie werden sowieso dann ihren eigenen machen, weil sie natürlich nicht unseren übernehmen wollen. Oder ob wir jetzt einen machen und die anderen arbeiten theoretisch, was sie nicht tun, aber arbeiten dann mit dran. Mhm. Die Hauptsache für mich ist, dass wir am Ende ein Ergebnis haben und das heißt Transparenzgesetz, ein echtes Transparenzgesetz für NRW. Gut. Das sind ja schon mal gute Aussichten. Ich danke dir für diese Stellungnahme und wenn ihr da mit mehr Demokratie, ich sag mal, voranschreitet und was macht, wir möchten das Krähennest gerne darüber berichten dabei sein, dass wir... Alles ja, berichten. Natürlich! Nein, ist okay. Alles klar. Gut, dann danke ich dir, dass du die Zeit genommen hast, auch wenn ich dich so überfallen habe hier. Macht nichts. Und wünsche noch einen schönen Tag. Dir auch. Danke. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.